إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. We have let's درس über die hingestellte Urteile geredet. Besonders über das Sebeb, der Grund. Ich habe, bevor dass wir anfangen, habe ich ein paar Fragen über diese, über das Thema, die hingestellte Urteile. Wie können wir nennen die hingestellte Urteile? Ja, du sagst der Grund. Der Grund ist die Bedingung. Schart. Der Grund ist Sebeb. Schart ist die Bedingung. Zwei. Das Hindernis. Al-Mani. Sahih. Und Al-Batil. Das sind die fünf. Was bedeutet die hingestellte Urteile? Wir haben eine Definition dafür gegeben. Was bedeutet die hingestellte Urteile? Wir haben sogar zwei Definitionen gegeben. Wer kann mir das kurz sagen, bitte? Ja, das ist richtig. Also es sind Allahs Worte, die etwas als Grund, Bedingung, Hindernis, Sahih, Al-Batil, für etwas anderes gelten lassen. Also das sind Zeichen. Das sind Zeichen. Die hingestellten Urteile, das sind Zeichen. Und das ist ein rechtmäßiges Zeichen. Durch es wird der Urteil festgestellt oder negiert. Durch diese rechtmäßiges Zeichen. Wenn wir wissen, dass im Urteil anwesend oder negiert. Also, diese Urteile haben zwischen zwei Dinge gebunden. Durch Grund, Schart, Mani, Sahih und Bati. Durch Zeichen und sein Urteil. Es gibt Unterschiede zwischen hingestellten Urteilen und Urteilen der Beauftragung. Wer kann mir das sagen? Erstmal ein Unterschied zwischen die hingestellten Urteilen und Urteilen der Beauftragung. Aber ohne zu sehen, was im Heft. Nur von eurem Kopf, was ihr gelernt habt. Wer kann mir das sagen, bitte? Die Unterschiede zwischen die beiden Arten und Urteilen. Die erste Antwort: Die Urteile der Beauftragung werden erst vom Gelehrten festgelegt und sind daher nicht hingestellt. Urteile, die Beauftragung. Ja, das sind die beiden sind Allahs Wort. Die beiden sind Allahs Ansprache. Ja, die beiden sind Allahs Ansprache. Die beiden kommen von Allah, die beiden. Die beiden sind Urteile. Wenn wir über Urteile reden, das ist Ansprache, Allahs Ansprache. Zweite Antwort, Urteil dem Auftrag, muss fähig sein. Hingestelltes Urteil, dort ist dies keine Bedingung. Das stimmt. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied zwischen den beiden. Im Urteil der Beauftragte muss fähig sein. Das ist eine Bedingung. Der muss fähig sein, die Tat durchzuführen. Aber im hingestellte Urteile, es muss nicht sein. Kann sein, dass der Beauftragte fähig ist. Zum Beispiel ein Betrunkener macht ein Auto kaputt. Der ist fähig, der hat das gemacht. Das Kaputtmachen des Autos ist ein Grund für das Garantieren. Also hier ist er fähig. Zum Beispiel die Zeit von Dohr. Zeit von Dohr da ist. Das ist ein Grund für die Verpflichtung des Gebets. Der Beauftragte ist nicht fähig, die Zeit von Dohr beizubringen. Also das ist ein Unterschied. Al-Hukm al-Taklifi, die dritte Antwort, Al-Hukm al-Taklifi, sind mit Taten verbunden. Al-Wad'i nicht. Al-Hukm al-Taklifi sind mit Taten verbunden. Und Al-Wad'i nicht. Ja, das stimmt. Al-Hukm al-Taklifi bezieht sich auf die Taten des Beauftragten. Ich muss das machen. Aber Al-Wad'i ist nur Zeichen. Es gibt andere Unterschiede. Wichtige Unterschiede. Und die Ansprache im hingestellten Urteil ist eine Ansprache der Benachrichtigung. Das ist nur ein Zeichen. Nur eine Benachrichtigung. Dass diese Zeichen ist ein Grund für diese Hukm, diese Urteil. Oder diese Zeichen ist ein Schart, ist eine Bedingung für diese Urteil. Oder diese Zeichen ist ein Hindernis für diese Urteil. Oder dieses Zeichen zeigt, dass diese Handlung ist sahih oder batil. Also die Ansprache, das ist ganz wichtig, dieser Unterschied. Die Ansprache im hingestellten Urteilen ist eine Ansprache der Benachrichtigung. Im Gegenteil, die Ansprache in den Urteilen der Beauftragung ist eine Ansprache des Verlangens, des Verpflichtung. Tun und unterlassen. Es gibt eine Verpflichtung. Oder es ist eine Wahl. Tu oder tu nicht. Das ist ein Unterschied. Über die anderen Unterschiede haben wir schon geredet. Jetzt habe ich noch eine Frage. Es gibt noch einen Unterschied. Die Urteile der Beauftragung das Urteil der Beauftragung bezieht sich auf Beauftragten, welcher die Bedingung der Beauftragung erfüllt. Er muss volljährig sein, verstehen können, Verstand haben. Im Gegenteil, im hingestellten Urteil bezieht das Urteil auf das Kind, der Verrückte, der Unaufmerksame, das sind alle Unterschiede. Durch die Unterschiede wissen wir genau, begreifen wir genau die Wahrheit eines Wesens, einer Sache, durch die Unterschiede. Eine Frage noch, wer gibt mir ein Beispiel, wo treffen sich die beiden Urteile? Der Beauftragung und hingestellte Urteile. Ein Beispiel zum Beispiel. Ein Beispiel. Treffen sich die beiden in vielen Zahlen. Ich kann mir nur ein Beispiel geben dafür. juiste antwoord. Die erste Antwort sagt, ich kann mich nur das Beispiel ernähren, indem jemand auf ein in Besitz genommenes Stück Land betet. Dort treffen sich Haram und Wajib, aber mehr Dinge. Okay, wir sprechen nicht über Haram und Wajib, beide sind was für Urteile sind das? Ja, ich frage dich fest, was mit Haram und Wajib gehören dazu? Urteile, der Beauftragung und dahingestellte Urteile. Haram und Wajib. Nee, lass bitte die Schwester antworten. Urteile der Beauftragung. Ja. Aber wir sprechen hier über das Treffen von beiden Arten von Urteilen. Hingestellte Urteile und Urteile der Beauftragung. Ich spreche nicht über das Treffen von zwei Urteile der Beauftragung. Das ist nicht das Thema jetzt. Wir sprechen über die hingestellte Urteile und Urteile der Beauftragung. Erstmal sollen wir wissen, die Unterschiede zwischen den beiden. Und was sind die beiden? Wir haben schon gesagt, er kennt schon, die Urteile der Beauftragung sind Al-Wajib, Al-Haram, Al-Mustahab oder Al-Mandub, Al-Makruh, Al-Mubah. Das sind fünf. Und die hingestellte Urteile sind der Grund, die Bedingung, Hindernis, Sahih, gültig, Batil, ungültig. Die zwei Arten treffen sich im vierten Tag. Okay, die zweite Antwort sagt, die treffen sich beim Stehlen. Stehlen ist Haram, das ist richtig. Stehlen ist Haram, das ist Urteil der Beauftragung. Und ist ein Grund für die Strafe, hingestellte Urteil, das ist richtig. Die treffen beide. Das Stehlen selbst, alles Tat, in diesem Tat treffen die beiden Urteile. Das Stehlen ist Haram, das ist ein Urteil der Beauftragung. Und das Stehen ist ein Grund für die Strafe. Die Strafe ist ein Hukm, ist ein Urteil auch. Aber sein Grund ist das Stehen. Wenn das Stehen da ist, dann ist die Strafe da ist. Was haben wir gesagt? Der Grund bedeutet, wer kann mir sagen, was bedeutet der Grund? Wir haben schon über Grund geredet. Der Grund bedeutet, was seine Existenz zum Existenz des Urteils führt und was seine Nicht-Existenz zum Nicht-Existenz des Urteils führt. Also, das heißt, wenn der Grund da ist, existiert, dann existiert ein Urteil der Beauftragung. Und hier beim Stehlen, das Stehlen ist ein Grund, ist ein Zeichen. Die Existenz des Stehlens führt zum Existenz des Strafe. Die Strafe ist Pflicht. Der Prophet sagte, O Fatima, wenn du stehlst, werde ich deine Hand abschneiden. Das ist Pflicht. Und deshalb ist hier sind die beiden Urteile, treffen sich die beiden Urteile. Habt ihr das verstanden? Das Beispiel von Stehlen. Habt ihr das verstanden? Wie die beiden Urteile Ich sage nochmal, der Urteil der Beauftragung ist entstehen durch einen Grund oder abhängig von einer Bedingung. Also wir haben über Sebeb, der erste urteil hingestellte urteil ist as-sabab. As-sabab, was bedeutet as-sabab? Arabische Sprache, as-sabab, was bedeutet as-sabab? Wer kann mir sagen, was bedeutet as-sabab, der Grund, arabische Sprache? Also as-sabab ist alles, was zum Erstreben führt, wie das Seil, der Weg, die Tür, sind alles Sebeb. Das sind alle Gründe, das ist alles ein Grund. Weil verbindet zwischen zwei Sachen. Zwischen Al-Muqaddima und Natija. Zwischen das Vorwort, das Anfang und dann das Ziel. Also alles, was zum Erstreben führt. Wir haben gesagt im Fachausdruck, Usuli sagen As-Sabab, was seine Existenz zur Existenz des Urteils führt und was seine Nicht-Existenz zur Nicht-Existenz des Urteils führt. Also, wir haben es schon geschrieben. Was As-Sabab ist, was seine Existenz zum Existenz des Urteils führt. Was für Urteil? Urteil der Beauftragung. Und was seine Nicht-Existenz zum Nicht-Existenz des Urteils der Beauftragung führt. Das ist As-Sabab. Zum Beispiel der vorgeschriebene Beitrag, Nisab. Jemand hat den vorgeschriebenen Beitrag erreicht. Das ist ein Grund der Verpflichtung des Zakat, der Zakat. Er muss Zakat bezahlen. Das ist ein Grund. Das führt zu einem Urteil der Beauftragung. Und zwar der Verpflichtung der Zakat. Also dieser vorgeschriebene Beitrag, das ist nur ein Grund. Der Mann, der Muslim, der muss nicht diesen vorgeschriebenen Beitrag sammeln. Nee, du musst nicht. Du lebst, wenn du das Geld hast, dann weißt du, das ist ein Zeichen. Das ist nur ein Zeichen. Das muss nicht, wird nicht beauftragt. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Arten von Urteilen. Du bist nicht beauftragt, vorgeschriebenen Beitrag zu sammeln. Nein, das ist nur ein Zeichen. Grund, das ist Grund. Also, wir haben über die Definition schon geredet. Habt ihr eigentlich das schon nochmal gehört oder gelesen? Wir haben schon über diese Definition geredet. Wir haben gesagt, dass was, das Wort was, ist eine Art in Definition. Also das was ist umfassend. Alle Arten von Taten. Was? Was ist allgemein? Ein Wort der Allgemeinheit. Was? Was? Was ist? Ist anonym. Was? Das ist allgemein. Die Existenz dieser Taten oder Eigenschaften führt zum Existenz des Urteils. Also wenn dann, wenn der Grund da ist, dann der Urteil ist da. Also der Urteil ist entstehen durch einen Grund. Der Urteil ist entstehen durch diesen Grund. Wenn der Grund da ist, dann der Urteil der Beauftragung ist da. Die Verpflichtung ist da, der Haram ist da. Oder es gibt viele. Es kann sein, dass die Bedingung existiert. Es kann sein, dass der Grund existiert. Aber das Urteil existiert nicht. Kann sein, dass die Zeit von Dor da ist. Die Zeit ist gekommen. Da. Aber das Gebet existiert nicht. Und die Verpflichtung existiert nicht. Aber es kommt nicht von dem Grund. Der Grund ist da. Der Grund sie selbst ist da. Dadurch ist diese Verpflichtung entstanden. Aber es gibt was anderes. Es gibt Hindernis. Zum Beispiel, wie die Schwester gesagt, jemand hat seinen Verstand verloren. Die Frau hat ihre Regel bekommen. Oder jemand ist betrunken, hat was gegessen, hat nicht gewusst, dass es Haram ist oder dass es Alkohol ist, ist betrunken. Er hat seinen Verstand verloren. Also die Zeit ist da, der Grund ist da, aber es gibt keine Verpflichtung, weil ein Hindernis da ist. Wir werden jetzt es gibt viel zu sagen über Sebeb. Sebeb gibt viele Sachen zu sagen. Das kommt, inshallah, wir werden nochmal über diese Sachen reden. Es gibt noch ein Thema, Sebeb. Manchmal hören wir Sebeb, manchmal hören wir Al-Illa. Al-Illa, hören wir Al-Illa. Manchmal, es gibt ein paar Wissenschaftler, die sagen Al-Illa, andere sagen Sebeb. Also Al-Illa kann man so schreiben. Al-Illa auf arabische Sprache ist die Krankheit. Al-Illa. Al-Illa. Al-Illa in arabischen Sprache ist die Krankheit. Al-Illa. Die Krankheit im arabischen Sprache. Du sagst Rajulun Ma'lul. Ein Mann ist Ma'lul. Marib ist krank. Aber hier im Fachausdruck wir sagen Illatul Hukum. Illatul Hukum. Die Illa von der Urteil. Also Illa bedeutet der Grund auch. Das ist auch der Grund. Und viele Wissenschaftler sehen, dass Al-Illa ist auch der Grund. Die benutzen Al-Illa für der Grund. Aber es gibt einen feinen Unterschied zwischen Al-Illa und Hukm und der Grund. Von der arabischen Sprache, wir kehren immer zurück vom arabischen Ausdruck, vom arabischen Sinn. Al-Illa ist die Krankheit. Und die Krankheit beeinflusst, hat eine Beeinflussung, die ändert den Zustand der Kranken. Jemand krank ist, diese Illa, diese Krankheit ändert seinen Körper, seine Seele. Also die hat einen Einfluss. Und Sebeb, der Grund ist nur ein, wie gesagt, was zum Erstreben führt. Wie der Weg. Aber hat keinen Einfluss wie Al-Illa. Der Unterschied ist, Al-Illa hat Einfluss und wir wissen, oder kann ich sagen, die passt zum Al-Hukm. Ich erkläre euch nur ein Beispiel. Zum Beispiel die Betrunkenheit. Ist eine Illa für Tahrim al-Khamr. Ist eine Illa für das Verbot der Alkohol. Weil wir wissen, das passt. Die Betrunkenheit, Verbot. Es gibt eine Weisheit hier. Aber Sebeb, es gibt keine, wir wissen nicht die passende Geheimnis. Zum Beispiel die Zeit des Gebets. 1 Uhr müssen wir dort beten. Warum? Nur Allah weiß. Das ist Sebeb. Ich sage dasselbe. Wir wissen nicht die passende Beziehung zwischen diesem Zeichen und seinem Urteil. Um eins, oder wenn die Sonne schräg wenig von Mitte des Himmels sähe, dann ist Zeit von dort. Warum? Also es gibt, unser Verstand begreift das nicht, das nicht, das ist, passt nicht. Wir sagen, dass das, was ist, was die Weisheit, wir wissen das nicht, das ist Sebel, sagen wir Sebel. Das ist ein Weg, das ist ein, wie ein, eine Seile, wie ein, das ist ein Weg, ein Grund. Aber die Betrunkenheit mit dem Verbot, ja, das ist, passt. Weil jemand verliert seinen Verstand. Das passt zusammen. Dann sagen wir Al-Illa. Al-Illa. Also wir kennen den Grund. Die Weisheit passt zusammen. Es passt zusammen. Betrunkenheit und Verbot. Aber 1 Uhr, Dohr, wir wissen nicht warum. Also das ist der Unterschied zwischen Al-Illa und Al-Hukm und Al-Sabab. Ich habe gesagt, es kommt, die Illa kommt noch im Schlussfolgerung. Al-Illa. Mabahith al-Illa. Das, habt ihr das verstanden? Der Unterschied zwischen Al-Illa und Sabab. Aber die beiden sind gleich. Die beiden sind gleich. Viele Wissenschaftler sagen, sind alle gleich. Aber dieser feine Unterschied, habt ihr das verstanden? Wer hat verstanden? Ja, wir haben gesagt, Al-Hilla, das ist ein arabische Sprache, bedeutet die Krankheit. Und Al-Sabab bedeutet alles, was zum Erstreben führt, wie ein Weg oder eine Tür. Daher, es gibt, da ist ein Unterschied im arabischen Sprache schon gibt, da gibt es auch ein kleiner Unterschied im Fachausdruck. Al-Illa, wir wissen die Weisheit. Warum ist das so? Das hat einen Einfluss. Wir sagen, die Betrunkenheit ist Illat al-Hukm. Die beeinflusst al-Hukm. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala den Alkohol verboten hat, weil die Betrunkenheit macht den Verstand kaputt oder bedeckt den Verstand. Wir wissen warum. Nicht wie zum Beispiel in Ramadan-Zeit. Einen Monat müssen wir fasten. Warum nicht in Shawwal, warum nicht in Sha'ban? Das sind alle Tage. Also, das wissen wir nicht warum. Diese Beziehung zwischen diesem Zeichen und seinem Urteil. Wir wissen nicht warum. Al-Illa wissen wir warum. Deshalb nennen wir das Al-Illa. Also alles, was wir wissen, warum, oder die Beziehung zwischen Zeichen und sein Urteil, dann sagen wir Al-Illa. Und was wir nicht wissen, die Beziehung zwischen den beiden, was wir verstehen nicht, die Beziehung zwischen den beiden, sagen wir Al-Sabab. Der Grund. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Aber das kommt noch. Das kommt noch im detailliert, inshallah, in dem Kapitel von Schlussfolgerung. Aber Al-Illa und Al-Hukm, ich habe es gesagt, nur weil die Fuqaha sagen, manchmal Sebeb, manchmal sagen Al-Illa. Ich habe das Wort, damit ihr das weiß, was Al-Illa ist. Ist auch Sebeb. Al-Illa ist auch Sebeb. So nimmt er das. Al-Illa ist auch Sabab. Also, hast du verstanden jetzt, was? Der zweite hingestellte Urteil ist Ash-Shart. Die Bedingung, Ash-Shart. Im Arabisch gibt es Ash-Sharat und gibt es Ash-Sharat. Gibt es Ash-Sharat mit Sukun. الشرط الشرط بتسكون الشرط كنت ايه الس الاغابش ليزني كنت الشرط كنت ايه داس ليز الشرط الشرط هذا السكون هي الشرط قلت انت نسيت في الشرط الشرط الشرط هي الشدة الشدة هي الشرط هي أين شرط الشرط also unser Thema ist الشرط und nicht الشرط der Plural von الشرط ist شروط شروط شرط شروط بس بلغال شروط aber الشرط بلغال ist أشراط أشراط أشراط أشراط und hier ist أشراط bedeutet Zeichen und hier von diesem Sinn hier gibt es ein آية الله سبحانه وتعالى sagt فهل ينظرون إلا الساعة إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أشراطها Zeichen sie warten nur auf die Stunde dass sie plötzlich über sie kommen die Zeichen dafür sind schon eingetroffen die Zeichen فهل ينظرون إلا الساعة das ist Mohammed 18 das Surat Mohammed 18 Hier Asharat bedeutet Zeichen. Asharat bedeutet Zeichen. Asharat. Das ist ein Beispiel von Surat Muhammad 18. Ein Beispiel davon im Koran. Zeichen. Asharat hat noch ein mehr als Zeichen. Asharat ist die Verbindlichkeit. Du sagst zum Beispiel zu jemandem, im arabischen Bedingungen, nicht im rechtmäßigen, du sagst, wenn du deine Aufgaben machst, ich gebe dir so und so. Also das ist ein Schart, wenn du. Schart, das ist eine Verbindlichkeit. Das bedeutet die Verbindlichkeit. Schart bedeutet arabische Sprache die Verbindlichkeit. Habt ihr verstanden, was hier der Unterschied zwischen Aschart und Scharab. Habt ihr das verstanden? also nicht verstanden. Das ist nur, hier gibt es ein Sukun, hier gibt es ein Fetha. Aschart und Scharab. Aschart heißt Zeichen, Aschart heißt Verbindlichkeit. Die Verbindlichkeit. Schart ist auch ein Zeichen, im rechtmäßigen Sinn ist auch ein Zeichen. Aber hier ist speziell die Verbindlichkeit. Schart bedeutet die Verbindlichkeit. Die beiden sehen gleich aus. Schart, die sind ähnlich, Schart und Schart. Man schreibt die beiden gleich, aber wenn man Scheckel macht, wie man das, dann es gibt einen Unterschied. Und das Scharat ist auch ein Zeichen. Kann man sagen, auch Scharat. Aber wir sprechen nicht über Scharat. Wir sprechen über Scharat. Deshalb müssen wir das alles Präzision geben. Nicht Scharat, Scharat. Wir haben Scharat ausgeschlossen. Wir reden nicht über Scharat. Deshalb reden wir darüber. Und das ist gut zu wissen. Das was, weil es auch leicht zu lernen. Schart, Scharat. Schart, Schurot, Scharat, Ashram. Wie Aya. Also, Schart, Schurot, Verbindlichkeit. Scharat, Ashram, Zeichen. Also, Schart hat mehr Sinn als Scharat. Das bedeutet die Verbindlichkeit. Aber Scharat, es gibt keine Verbindlichkeit. Das ist der Wurzel von Schritt, ist die Verbindlichkeit, die Bedingung. Wenn man sagt Bedingung, dann weiß man, das ist was Verbindliches, gibt es was Verbindliches. Das ist im arabischen Sprach, im Fachausdruck bedeutet die Bedingung, was ihre, also hier bezieht auf die Bedingung, was ihre Nicht-Existenz zur Nicht-Existenz führt und ihre Existenz nicht unbedingt zur Existenz führt. Also das ist die Definition. Das ist die Definition. Was ihre Nicht-Existenz zur Nicht-Existenz führt und ihre Existenz nicht unbedingt zur Existenz führt. Also das sieht aus wie Chinesisch. Das ist kompliziert. Hat jemand das verstanden hier? Also was ihre Nicht-Existenz zur Nicht-Existenz führt, was schließt aus? Aber wir sprechen über was ausgeschlossen wird, aus der Definition. Damit unsere Definition rein für die Bedingung bleibt. Also, was ihre Nicht-Existenz, das schließt der Grund aus. Weil Grund, wir haben gesagt, was sein Existenz zur Existenz führt. Also hier steht, was ihre Nicht-Existenz zur Nicht-Existenz führt. Also wir schließen hier erstmal der Grund. Der Grund ist ausgeschlossen. Der Grund ist ausgeschlossen hier. Doch, also erstmal habt ihr das verstanden, diese, aber bei der Definition steht auch, das kommt, aber nur über das Erste. Das kommt noch. Was ihre Nicht-Existenz zur Nicht-Existenz führt, das schließt, ich spreche nur jetzt über diese Definition, über diese Zeile hier. Das schließt der Grund. Weil der Grund, sein Existenz, führt zum Existenz. Und der Bedingung, sein Nicht-Existenz zur Nicht-Existenz führt. Wenn wir reden über die Existenz der Bedingung hier, die Existenz der Bedingung führt nicht unbedingt zum Existenz. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Die Reinheit, Wudu für Salah. Al-Wudu ist Salah. Zum Beispiel, Al-Wudu, sein Nicht-Existenz führt zur Nicht-Existenz des Urteils. Wenn du nicht, Wudu ist eine Bedingung für die Gültigkeit des Gebets. Wudu. Also die Nicht-Existenz der Wudu führt zur Nicht-Existenz der Verpflichtung des Gebets. Oder die Gültigkeit. Moment, ich komme. Bin ich fertig? Dann kommt er. Ich komme. Und ihre Existenz nicht unbedingt zur Existenz führt. Okay, die Schwester sagt, die sieht, dass es wie Grund ist. Wir haben gesagt, der Grund, sein Nicht-Existenz führt zur Nicht-Existenz. Das stimmt. Also hier, ich glaube, du hast recht hier. Hier ist noch, der Grund ist noch da. was ihre Nicht-Existenz zur Nicht-Existenz führt. Das stimmt. Der Grund ist noch da. Was schließt das aus? Also das schließt ein Hindernis. Also was ihre Nicht-Existenz zu Nicht-Existenz führt, das schließt Hindernis aus, weil die Nicht-Existenz des Hindernisses führt zu nichts. Nicht-Existenz, weil Hindernis hat immer mit Existenz zu tun. Der Einfluss von Hindernis ist immer beim Existenz. Also hier schließen wir Hindernis. Und ihre Existenz nicht unbedingt zur Existenz führt. Hier schließen wir den Grund aus. Der Grund wird ausgeschlossen. Also zum Beispiel die Reinheit für das Gebet ist eine Bedingung. Ist eine Bedingung. Seine Existenz, die Nicht-Existenz der Reinheit führt zu einer Nicht-Existenz der Gültigkeit des Gebets. Ist ungültig. Und die Existenz der Reinheit nicht unbedingt zur Existenz führt des Gebets. Du kannst Wudu machen, aber du betest nicht. Muss nicht sein. Also muss nicht sein. Du kannst Wudu haben, aber muss nicht sein, dass du betest. Machst Wudu, muss alles mustahab, nur so. Also habt ihr das verstanden? Was die Definition verstanden? Es gibt zwei Arten von Bedingungen. Erstens Bedingung für die Verpflichtung und Bedingung für die Gültigkeit. Zum Beispiel hier, Beispiel von Zakat. Wir haben gesagt, Besitz von dem vorgeschriebenen Beitrag ist ein Grund. Und die Bedingung ist, ein Jahr muss vergangen. Das Vergangen eines Jahres ist eine Bedingung. Wofür? Wofür? Für die Verpflichtung. Für die Verpflichtung der Zakat. Für die Verpflichtung des Zakat. Und hier noch ein anderes Beispiel für die Gültigkeit. Zum Beispiel das Gebet. Hier ist das Gebet. Das Gebet. Das Gebet. Das Gebet. Moment. Es gibt viele Bedingungen des Gebets, viele. Das Bedecken von Aura, die Reinheit, das Richten nach dem Qibla zu Qibla. Es gibt viele Bedingungen. Viele bitte. Okay, ich bin noch nicht fertig, aber was ist eure Frage? Aber die Fragen sollen im Dars sein. Was ist eure Frage? Wir diskutieren nicht im Usul Fiqh, wir diskutieren nicht die Fiqh-Beispiele. Wir diskutieren nur die Grundlagen. Habt ihr Fragen jetzt über diese Grundlagen? Okay, kannst du fragen. Es gibt ein neues Thema jetzt. Was ist der Unterschied zwischen die Bedingung und Säule? Säule. Also die Definition von Säule ist genau wie Bedingung. Säule, Bedingung, die Existenz, die Nicht-Existenz der Säule führt zur Nicht-Existenz des Wesens, bis allgemein. Aber es gibt einen Unterschied. Wir haben schon mal das in Muraqat studiert und gesagt, der Unterschied zwischen Bilingue mit Säule. Wer kann mir das denn sagen? Ja. Wer erinnert sich daran? Schon. Die Nutzen sind wie. Sie ist wie Gold, die Nutzen. Und man schreibt, das ist wie ein Jahr. Was man, wenn du Gold hast, bist nicht ruhig, bis du das Gold in deine Tasche reinsteckst. Noch sicher sein, dass das rein in deine Tasche. Das ist auch die Nutzen, die auch sehr wichtig. Muss man immer die Nutzen schreiben und lernen und verstehen. Also der Unterschied zwischen Bedingung und so. Ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel Al-Fatiha zum Beispiel. Al-Fatiha. Al-Fatiha ist eine Säule des Gebets. Wie gesagt, Säule des Gebets. Weil Al-Fatiha gehört dem Wesen des Gebets. Al-Fatiha ist ein Teil des Gebets. Moment. Al-Fatiha ist ein Teil, gehört drin, ist drin. Al-Fatiha ist ein Teil des Gebets, drin. Gehört dem Wesen des Gebets drin. Hier, Säule. Das ist eine Säule. Zum Beispiel die Reinheit. Gehört die Reinheit? Gebet? Drin. Es gehört das Wesen des Gebets, die Reinheit. Die Reinheit ist hier, bevor dem Gebet. Hier ist die Reinheit. Bevor. Auch die zum Beispiel das Bedecken der Aura und das Richten zur Qibla, das alles bevor dem Gebet. Das Gebet fängt mit Allahu Akbar, das Gebet al-Ihram. Also das sind Bedingungen. Ohne die Bedingungen gibt es nicht das Gebet. Aber die sind draußen. Und ohne die Säule gibt es nicht das Gebet. Das Gebet ist ungültig. Aber sie sind drin. Sujud zum Beispiel. Sujud, Rukua. Rukua. Zum Beispiel. Also, das ist der Unterschied zwischen Bedingung und Säule. Wir haben dieselbe Definition, nur dann sagt man, und das ist außen, die Bedingung ist außen. Ist außen vom Wesen. Aber die Säulen sind drin. Es gibt ein paar Wissenschaftler, die sagen Säule und wollen Bedingung, ist alles gleich bei denen. Die sagen Säule, aber Präzision, das ist, die Säule sind außen. Die Bedingungen sind außen und die Säule sind drin. Das ist die Präzision. Versteht ihr das? Unterschied zwischen Bedingung und Säule? Subhanallah, Rabbika, Rabbil Izzati, Amma Yasifun, Wassalamu ala al-Mursalin, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin.